Die Vielfalt setzte sich auch in der Kreidezeit fort. Aus ihrem Frühstadium stammen Fossilien des dachsähnlichen Repinomamus, die wiederum aus Nordostchina stammen und auf ein Alter von 125 bis 123 Millionen Jahren datiert wurden. Diese Funde stellten alles auf den Kopf, was man bis dahin über die Fähigkeiten der frühen Säugetiere zu wissen glaubte. Die Zähne von Repinomamus waren nicht nur an den Verzehr von Fleisch angepasst, sondern in seinem Magen war sogar ein Dinosaurier erhalten geblieben. In der späten Kreidezeit kam es dann zu einer zweiten großen Zunahme der Vielfalt von Säugetieren und Säugetierartigen. Mehrere Gruppen früher Säugetiere starben in der Zeit vor 125 bis 80 Millionen Jahren aus. Die Überlebenden waren vorwiegend klein und an eine Ernährung mit Insekten angepasst. Vor 80 Millionen Jahren jedoch veränderten sich Zähne, Kiefer und Körpergröße sowohl bei den frühen Plazentatieren als auch bei den Vorfahren der heutigen Beuteltiere und ihren engen Verwandten, was auf die Entwicklung unterschiedlicher Ernährungsformen hindeutet. Die Vielfalt war groß. In der späten Kreidezeit gab es ähnlich viele systematische Gruppen von Säugetierartigen wie bei den Lebensgemeinschaften kleiner Säugetiere, die heute in tropischen Wäldern zu Hause sind. Wieder scheint diese ökologische Auseinanderentwicklung in einem Zusammenhang mit den tropischen Wäldern der gleichen Zeit zu stehen. Dieses Mal machten sich in den Wäldern immer mehr Blütenpflanzen mit saftigen Früchten, nährstoffreichen Blättern, Samen und Knollen breit. Einer der ältesten fossilen Bedecktsamer, den man datieren konnte, er gehört zur Familie der Archaeofructaceae, was sich in etwa mit altertümliche Fruchtgewächse übersetzen lässt, stammt aus der gleichen Region im Nordosten Chinas, von der in diesem Kapitel bereits mehrfach die Rede war. Die Zähne mancher Säugetierartiger aus der Kreidezeit, beispielsweise der nagetierähnlichen Multituberculata, die wegen seltsamer Höcker auf ihren Zähnen so heißen, waren offenbar speziell an den Verzehr kompliziert gebauter Bedecktsamer angepasst. Vorn standen schärfere, messerähnliche Zähne zum Zerteilen. Weiter hinten folgen klobige Zähne zum Zermalmen. Zur gleichen Zeit waren die Zähne anderer Säugetierartiger, darunter auch die unserer Plazenta-tragenden Vorfahren, gut auf eine Ernährung mit Insekten eingestellt, die als Pollenüberträger für neue Blumen ebenfalls einen Aufschwung erlebten. Welche Bedeutung die Säugetiere in der Kreidezeit für die Entstehung und Ausbreitung dieser neuartigen Pflanzen hatten, ist noch umstritten. Aber enge Beziehungen zu den neuen Pflanzengesellschaften herzustellen, war vielleicht das Beste, was die Säugetiere jemals getan haben. Sie verschafften sich auf diese Weise nicht nur eine ganze Reihe robuster Begleiter, mit denen sie eines der schlimmsten Massenaussterben der Erdgeschichte überleben konnten, sondern als sie diese Katastrophe schließlich hinter sich hatten, begleiteten die Pflanzen sie auch in eine neue Ära der weltweiten Vorherrschaft. Wie man an den erstaunlichen Fossilfunden aus der Jura- und der Kreidezeit erkennt, flogen den Dinosauriern ganz unterschiedliche Säugetierpioniere um die Köpfe, huschten ihnen zwischen den Füßen hindurch und schwammen in ihren Flüssen. Einige stellten sogar erstmals die traditionelle Räuber-Beute-Beziehung auf den Kopf. Die wachsende Menagerie der Säugetiere und ihrer Verwandten bezog ihre Energie offenbar ganz buchstäblich aus den von Nacktsamern dominierten Wäldern der Jurazeit sowie aus den kreidezeitlichen Wäldern mit ihrem zunehmenden Anteil an Bedecktsamer-Gesellschaften.